sein eigenes Geschick gestalten. Dies aber durchaus im Rahmen eines Staaten, Bundessowjetunion, aber nicht unbedingt in dem engen Sinne eines Republiksverbandes, wie er jetzt ähnlich einem Bundesstaat existiert. Herr Halbach, Sie sind ja Historiker. Die Sowjetunion ist der größte, wohl größte multinationale Staat und eines der letzten Großreiche der Welt. Ist ein solches Gebilde von über 100 Nationen eigentlich nicht von vornherein auf eine solche Explosion angelegt? Ja, ich glaube, man muss sich diese Multinationalität der Sowjetunion sowohl quantitativ als auch qualitativ vergegenwärtigen. Es ist in der Tat der größte Vielvölkerstaat der Welt. Es sind weit über 100 ethnische Gruppen, die da zusammenleben. Und die leben ja in einer sehr ineinander geschachtelten Form zusammen. Das heißt, die Multinationalität der Sowjetunion, diese Vielvölkerschaft, ist ja nicht irgendwie schön in kompakte Gruppen nebeneinander getrennt. Es ist ja nicht ein Verbund von Nationalstaaten, sondern es ist ein sehr kompliziertes System von insgesamt, wenn wir es auf der staatlichen Ebene sehen, von insgesamt 52 autonomen Gebilden in hierarchischer Herabstufung von der Unionsrepublik bis hinunter zu autonomen Gebieten. Und in all diesen Gebilden lebt nicht eine Volksgruppe allein, sondern es leben verschiedene Volksgruppen miteinander, mit jeweils einer Titularnation, auf die der Autonomiestatus zugeschnitten ist. Und man kann sich dieses System nicht kompliziert genug vorstellen. Auch die Vorstellung, die manchmal so im Westen geäußert wird und durch die Köpfe geistert, dass wenn das zerfällt, sagen wir entlang der Republikgrenzen, was natürlich vorläufig eine ganz hypothetische Vorstellung ist, dann zerfällt das auch nicht in nationale Bestandteile, sondern das Nationalitätenproblem würde sich in einem Zellteilungsakt in viele verschiedene Gebilde aufteilen. Denn die Nationalitätenkonflikte, die wir heute erleben, gerade die gewalttätigsten, die besonders emotional ausgetragen werden, verlaufen ja gar nicht in erster Linie oder ausschließlich zwischen Moskau und der Peripherie, zwischen den Russen und den Titularnationen der Unionsrepubliken oder den Nichtrussen, sondern sie verlaufen zwischen Nichtrussen und Nichtrussen sehr stark. Der Karabach-Konflikt etwa verdeutlicht diesen Einwand. Es ist also so, dass wir uns dieses Gebilde ungeheuer kompliziert vorstellen müssen. Wir haben jetzt über das Baltikum am Anfang gesprochen. Nun haben Sie sich ja speziell mit den mittelasiatischen Unionsrepubliken, in denen der Islam die treibende Kraft des antirussischen Nationalismus ist, beschäftigt. Ist in diesen Regionen mit einem gefährlichen islamischen Fundamentalismus zu rechnen? Ich bin immer etwas zurückhaltend, wenn es um den islamischen Fundamentalismus geht, denn es ist in unseren Medien, in der Presse und überhaupt in den Medien natürlich so, dass so ziemlich alles, was sich in der islamischen Welt regt, interpretiert wird mit diesen zunehmenden fundamentalistischen Tendenzen. Wir haben in der Sowjetunion, wir müssen in der Sowjetunion gewissermaßen drei Islame voneinander unterscheiden. Das eine ist ein Kulturislam, bei dem islamische Traditionen, islamische Gebräuche, wie etwa die Beschneidung, die zu fast 90% oder 100% befolgt wird in Mittelasien, bis hinein in die Parteinomenklatura, also hier ist von Sowjetisierung gar nichts zu spüren gewesen, diese Traditionen leben nach wie vor. Diese Traditionen werden als nationale Traditionen empfunden von den betroffenen Völkern in der Sowjetunion. Dann gibt es den Glaubensislam, die eigentlich religiöse Komponente. Und die hat sich in letzter Zeit, das geht aus sowjetischen Erhebungen hervor, aus lokalen sowjetischen Erhebungen hervor, etwa unter Studenten und so weiter, deutlich verstärkt. Also der Glaubensislam und der Kulturislam nähern sich aneinander an. Und dann wäre die dritte Komponente, die Sie als Fundamentalismus ansprechen. Ich bin da vorsichtig. Ich sehe eine fundamentalistische Massenbewegung, die sich um den Ruf Allahu Akbar oder um die Parole Din wa Daula, also Staat und Religion, wie etwa in Pakistan oder in anderen Teilen der islamischen Welt gruppiert, die sehe ich noch nicht. Aber ich betone noch nicht. Es gibt einzelne, für Moskau sicherlich sehr beunruhigende Tendenzen in diese Richtung Fundamentalismus. Im Übrigen aber wird der Islam halt als nationales Erbe empfunden und auch da liegt für Moskau eine gewisse Gefahr. Vielleicht darf man da noch mal anschließen, was Sie zuvor auch sehr interessant ja gesagt haben, dass es nicht nur Konflikte zwischen Russen und Nichtrussen sind, sondern auch untereinander zwischen Nichtrussen und Nichtrussen, obwohl gerade im Baltikum, glaube ich, der Konflikt zwischen Balten und Nichtrussen sehr, sehr deutlich ist. Das ist richtig. Und das zeigt hier nur, wie spezifisch jeder einzelne Fall ist. Und das erste Problem, was ich, glaube ich, auch sehe, was man sehr schwer vermitteln kann im Ausland, Wenn also jetzt, sagen wir mal, eine Republik selbstständig wird, was soll denn mit all den anderen Völkern, die nicht der Titularnation entsprechen, passieren? Sollen die Russen aus dem Baltikum raus? Sollen die Kirgisen, die dort ihre Arbeitsplätze beispielsweise haben könnten, raus? Das ist das eine. Und das Zweite, was für mich doch sehr interessant ist, und da ist doch, glaube ich, sollte man auch aufpassen, dass sogar eben innerhalb zwischen den zentralasiatischen Republiken es zu sehr starken Abgrenzungen, zu sogenannten nationalen Abgrenzungen kommt, beispielsweise Tadschiken und Usbeken gegeneinander, die jetzt plötzlich ihre Kulturansprüche gegeneinander aufrechnen, dass nicht einmal der Islam zwischen all diesen Völkern unbedingt als integrierende Kraft wirken muss. Ja, das ist richtig. Und man muss auch einfach sehen, dass vieles in diesen Bewegungen, Sie haben hier Usbeken, Tadschiken und so weiter angenannt, dass viele dieser Motive ja nicht islamisch sind, sondern sie sind national, sie sind nationalistisch. Und auch in Bezug auf Aserbaidschan müssen wir da vorsichtig sein. Da ist also gerade, weil nun die Aserbaidschaner Schiiten sind, sehr voreilig geäußert worden, es handelte sich da um eine quasi nach Iran hin orientierte fundamentalistische Bewegung. Ich glaube vielmehr, dass es hier um ethnische, um ethnonationalistische Orientierungen geht. Das heißt, die Aserbaidschaner identifizieren sich als Türken. Und ich habe auch Argumente gehört von Aserbaidschanern im Zusammenhang jetzt mit diesen Vorfällen in Nachitschewan, dass man sich mit den iranischen Aseri vereinigen will und sich dann der Türkei anschließen will. Eine völlig irrige Vorstellung. Aber ich glaube, hier sind nationalistische Orientierungen und nicht in erster Linie religiöse. Obwohl man beide natürlich nicht voneinander streng trennen kann. Ganz gewiss nutzt also das eine die Argumentation des anderen, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass es ja eine ganze Reihe von sogenannten Wanderpredigern gibt in der Sowjetunion, also nicht registrierte Geistliche, die auf islamischer Grundlage und ohne fest orientierte Gemeinde rumgehen, die Sufi-Bruderschaften gibt es beispielsweise und andere, die ja im Grunde auch eine gewisse Bedrohung deshalb sind, weil niemand sie fassen kann. No. Nicht? Es gibt ja eine gewisse Untergrundbewegung überall dort, wo man im Grunde auch durch staatlichen Druck zu viel versucht hat zu reglementieren. Ja, man muss natürlich sagen, all diese Probleme hat sich die Sowjetmacht eigentlich selbst geschaffen, etwa im Bereich des Islam durch diese wirklich stumpfsinnige Zerschlagung der religiösen Infrastruktur. Von 24.000 Moscheen, die vor der Revolution bestanden haben, gibt es heute knapp noch 1%. Das heißt, in der Sowjetunion gibt es weniger Moscheen als etwa in einem Land wie Frankreich. Heute wiederholt für die Einheit plädiert und vor Kommandeuren der Sowjetarmee Litauens strategische Position betont. Die Unabhängigkeitsbewegung blieb dennoch bei der Forderung nach Truppenabzug. 4 Stunden lang dann Aussprache mit den litauischen Kommunisten, die Abspaltung für endgültig erklärten. Die KPdSU habe sich als unfähig zum raschen Wandel erwiesen. Auch Gorbatschows Angebot einer neuen Föderation und weitreichender Autonomie konnte die litauischen Genossen nicht umstimmen. Ein Zwischenrufer wollte wissen, ob auch das Machtmonopol der KP fallen könnte. Gorbatschow antwortete, für ihn sei ein Mehrparteiensystem keine Tragödie. Andererseits hätten auch Staaten mit 10 Parteien schon in einer Diktatur geendet. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Europäische Gemeinschaft sollte sich nach Ansicht des Moskauer Rechtsprofessors Jumaschew flexibler gegenüber den sozialistischen Ländern verhalten. Bei den Bitburger Gesprächen der Gesellschaft für Rechtspolitik erklärte Jumaschew am Vormittag, ein erneuter Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe könnte als Partner der EG wirken, vor allem im Blick auf die effektive Nutzung des osteuropäischen Marktes und seines wirtschaftlichen Potenzials. Denkbar sei ein System von Kooperationsabkommen zwischen RGW und EG, vergleichbar mit dem Lomé, mit den Lomé-Konventionen. Weiter meinte der Moskauer Wissenschaftler, die jüngsten Entwicklungen in den mitteleuropäischen Ländern hätten einen negativen Einfluss auf den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe als internationale Organisation ausgeübt. Jumaschew unterstrich die Notwendigkeit für den RGW, sich von Grund auf zu verändern und vor allem neue Befugnisse zu erhalten, um sein internationales Ansehen zu erhöhen. Die Europäische Gemeinschaft will nach den Worten des EG-Kommissars Andriessen den Wirtschaftsraum Europa angesichts der Umwälzungen im Osten neu definieren. Die EG strebe enge Bindungen zu allen osteuropäischen Staaten an, die ihre Wirtschaft reformieren wollten, sagte der für Außenbeziehungen zuständige EG-Kommissar gestern in Prag nach Gesprächen mit der tschechoslowakischen Regierung. Bevor aber neue Mitglieder aufgenommen werden könnten, müsse die Gemeinschaft selbst noch enger zusammenwachsen. Andriessen wird an diesem Wochenende weitere Gespräche in Bulgarien und Rumänien führen. Die regierende Front zur nationalen Rettung in Rumänien hat nach zunehmenden Protesten im Lande die Kommunistische Partei verboten. In seiner vom Fernsehen übertragenen Rede sagte der amtierende Staatspräsident Iliescu gestern Abend, ab sofort gelte die KP als illegal. Die Partei sei ein Instrument der Ceausescu-Diktatur gewesen und habe dem nationalen Geist und den historischen Traditionen Rumäniens widersprochen. Schon für den 28. Januar kündigte er eine Volksbefragung darüber an, ob die von der Regierung nach der Hinrichtung Ceausescus abgeschaffte Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. Die Unruhen in der Sowjetrepublik Georgien dauern an. Wie die Armeezeitung Krasnaja Swesta heute berichtet, haben Demonstranten zahlreiche öffentliche Gebäude in der Hauptstadt Tiflis besetzt. Ein nationales Verteidigungskomitee habe Freiwillige für eine unabhängige georgische Armee einberufen. In Massenkundgebungen werde die Unabhängigkeit der Freiheit und Freiheit Georgiens verlangt. Unterdessen warnte der kommunistische Parteichef Georgiens, Gumritze, vor unabsehbaren Konsequenzen. Jeder Georgier müsse nun zwischen gefährlicher Konfrontation und Dialog wählen, betonte der KP-Chef. Die Deutsche Bundesbahn lässt nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel Nuklearmaterial vielfach ohne die notwendige Genehmigung über Straßen der Bundesrepublik transportieren. Darüber hinaus seien die Lieferungen zum Teil mit falschen Mengenangaben versehen oder würden zu überhöhten Preisen befördert, berichtet das Hamburger Magazin in seiner jüngsten Ausgabe. Bei Stichproben hätten Kontrolleure des Eschborner Bundesamtes für Wirtschaft eine so wörtlich bemerkenswerte Laxheit registriert. Umweltminister Töpfer erwäge deshalb, dem Bundesbahntochterunternehmen Nuclear Cargo und Service die atomrechtliche Genehmigung zu entziehen. Ein Tag, der mit Demonstrationen gegen die Übergangsregierung endete, Forderung der Demonstranten, die ehemaligen Kommunisten aus der Übergangsregierung zu entfernen. Am Telefon in Rumänien ist der Kollege Horst Joachim Kupka. Dieser Forderung, Herr Kupka, wurde ja entsprochen, denn seit gestern Abend ist ganz offenbar die Kommunistische Partei verboten. Das ist richtig, Herr Tim, diese Meldung können wir bestätigen. Regierungschef Iliescu wollte gestern Abend während dieser Trauerfeierlichkeiten noch einmal vor die Massen treten, wurde allerdings gnadenlos ausgepfiffen von den Tausenden von Bürgern vor dem Regierungsgebäude. Das erinnerte so ein wenig an die letzte Szene von Egon Krenz, als auch er vor die Massen in der DDR treten wollte, vor die Parteimitglieder. Allerdings, nun, Regierungschef Iliescu konnte ebenso wenig ausreden wie Egon Krenz vor nicht allzu langer Zeit. Und es waren vor allen Dingen jugendliche Studenten, wie es gestern Abend im rumänischen Rundfunk hieß, Jugendliche, die forderten, dass alle Personen, die zur Zeit Ceausescus Machtpositionen innehatten, ob in der Partei nun oder ob im Zentralkomitee oder im Politbüro, aus den Machtpositionen endgültig zu verschwinden, hätten eine brisante Forderung. Alle 3 Millionen Parteimitglieder wurden aufgefordert, ihre Parteimitgliedsbücher öffentlich zu verbrennen. Und dies ist wohl tatsächlich geschehen in Bukarest, auch in Temeswar, wo ja auch diese Trauerfeierlichkeiten stattfanden. Das alles konnten wir entnehmen einer Live-Schaltung des rumänischen Rundfunks, die direkt live von der Straße, von den Demonstrationen berichteten. Ja, kurze Frage noch, Herr Kupka. Sie haben Temeswar erwähnt. Von dort wird gemeldet, dass die Armee provisorisch die Macht übernommen haben soll. Können Sie diese Meldung bestätigen? Diese Meldung kann ich momentan nicht bestätigen, denn wir haben von hier noch keine Leitung nach Temeswar bekommen. Die Leitungen sind total blockiert. Wir kommen momentan nicht durch. Vielleicht erfahren wir Näheres noch im Laufe des Tages. Zur aktuellen Lage in Rumänien ein Bericht von Horst Joachim Kupka. Zunächst aber nach Litauen. Die Basler Zeitung schreibt, keine Abtrennung von der UdSSR, aber ein Höchstmaß an politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit der baltischen Republiken innerhalb einer echten Föderation Sowjetunion. Das ist die Botschaft, die Michail Gorbatschow den Litauern verkündet hat. Faktisch ist der Prozess der Verselbstständigung in den letzten 2 Jahren schon weit gediehen. Nach dem Abspaltungsbeschluss der litauischen KP liebäugeln auch die Kommunisten in Estland und Lettland mit der Loslösung von der KPDSU. Da es sich um glühende Perestroika-Verfechter handelt, die in der Bevölkerung zum Teil noch populärer sind als die Nationalbewegungen, hat Gorbatschow mit seinem Beharren auf Parteieinheit einen recht schweren Stand, stellt das Schweizer Blatt fest. El País aus Madrid führt aus: Es ist augenscheinlich, dass die nationalistischen Leidenschaften, so stark auch ihre Wurzeln sein mögen, nicht immer die besten Lösungen für politische Probleme inspirieren. Die Gefühle der litauischen Bürger erwecken Sympathie, weil es sich um den Prozess eines Volkes handelt, dessen Unabhängigkeit durch die Verträge zwischen Hitler und Stalin 1939 geopfert wurde. Die Revolution in Osteuropa als Parallele verstärkt den legitimen Wunsch der Litauer, den gleichen Weg voranzuschreiten, betont die spanische Zeitung. Der römische Il Messaggero resümiert: In Vilna hat Gorbatschow seine geheime Karte aufgedeckt. Ein Gesetzesvorschlag zur Realisierung eines Rechts, das seit Lenin in jeder russischen Verfassung festgeschrieben war, dessen Verwirklichung in der Vergangenheit aber regelmäßig am Kreml scheiterte. Der Schritt Gorbatschows sollte natürlich die nationalistische Gegenseite deplatzieren. Die Unabhängigkeitsbewegung Litauens reagierte entsprechend wütend darauf. Doch indem er die Frage des Austritts der Republik aufgeworfen hat, gewann Gorbatschow Zeit bis Ende des Jahres. Bis dahin müsste er erreicht haben, Statut, Programm und Parteikader der KP auszutauschen. Doch schon heute ist es ihm gelungen, ein Prinzip durchzusetzen, für das er noch beim letzten Zentralkomitee gelyncht worden wäre und das im Parlament in einem Sturm von Pfiffen untergegangen wäre, glaubt der italienische Messaggero. Im britischen Independent heißt es: Es wäre Gorbatschow hoch anzurechnen, wenn er ehrlich bereit ist, das theoretische Recht der 15 Republiken auf Abspaltung so weit zu entwickeln, dass darüber verhandelt werden kann. Dann muss er den Nationalistenführer von den baltischen Staaten über Weißrussland, die Ukraine, Moldawien, Georgien bis zu den muslimischen Republiken im Süden davon überzeugen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, Teil der Sowjetunion zu bleiben. Wie er richtig erkannt hat, wird das einfacher zu erreichen sein, wenn die UdSSR in eine lose Konföderation von weitgehend unabhängigen Republiken umgewandelt wird. Nach dem Independent aus London die Presse aus Wien. So kämpferisch wie dieser Tage in Litauen hat man den sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow kaum jemals zuvor gesehen. Kein Wunder, er hat es selbst gesagt, sein persönliches Schicksal hängt davon ab, ob es ihm gelingt, die Abspaltungsbestrebungen im Vielvölkerstaat zu dämpfen und die Sowjetunion in irgendeiner Form zusammenzuhalten. Dabei war es längst überfällig, dass der Kreml-Chef endlich selbst initiativ geworden ist. Bisher hat die Moskauer Zentrale eigentlich immer nur auf Maßnahmen reagiert, die die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen in den Republiken gesetzt haben. Die Frage ist freilich, ob die Ankündigung eines Gesetzes, das die in der Verfassung ohne dies vorgesehene Möglichkeit eines Austritts aus der UdSSR in den Details regelt, die sezessionswilligen Gemüter beruhigt. Und Gorbatschow, der die Krise im Dialog lösen will, läuft Gefahr, zwischen diesen Fronten zermalmt zu werden. Die Folgen wären wohl für alle fatal, befürchtet die Presse aus Österreich. Abschließend hierzu das Pariser Blatt Le Figaro. Wieder einmal hat Michail Gorbatschow alle überrascht. Wieder einmal ist er die Wurzeln des Übels angegangen und hat sich nicht allein mit den Symptomen abgegeben. Bei Gorbatschow ist diese Notwendigkeit, Kompromisse zu finden, mit seinem tief verwurzelten Sinn für Realitäten zu erklären. Selbst wenn die Kompromisse hinken, wie der von Vilna, der niemanden wirklich zufriedenstellt. Noch vor Ende dieses Monats muss Gorbatschow dem ZK-Plenum Rechenschaft über seinen Besuch in Litauen ablegen. Der erste Teil dieser Versammlung im Dezember verlief derart stürmisch, dass die Protokolle der Stellungnahmen niemals veröffentlicht wurden. Wenn Glasnost kein Wunder beschert, werden die Reden bei der zweiten Sitzung nicht weniger hitzig ausfallen, prophezeit Le Figaro aus Frankreich. Themawechsel. Mit dem Verbot der KP in Rumänien beschäftigt sich die Turiner Tageszeitung La Stampa. Das Verbot der Kommunistischen Partei und die Ankündigung eines Referendums zur Wiedereinführung der Todesstrafe für die Terroristen des Ceausescu-Regimes sind die erste Antwort der rumänischen Führung auf den Massenprotest in Bukarest. Die größte Demonstration der nach Ceausescu-Ära, die für viele der Beginn der zweiten Phase der Revolution bedeutet, begann am Tag der nationalen Trauer für die Helden des Aufstands gegen den Conducator. Der Zug, der sich vor dem Sitz der Regierung und der Front zur nationalen Rettung bildete, klagte Lügen und Verrat der neuen Führung an, die den Kommunisten Schlüsselpositionen überließ. Wir zitierten das italienische Blatt La Stampa. Die Pariser Zeitung Libération untersucht die Gründe für die tief verwurzelte antikommunistische Haltung der Rumänen. Wer könnte sich schon darüber wundern, dass Rumänien so durch und durch antikommunistisch ist? Erst einmal gibt es dafür einen sozusagen natürlichen Grund, denn das Land hat eine den Traditionen verhaftete Vergangenheit und wird von den Agrarparteien beherrscht. Mehr noch als bei den Nachbarn wurde der Kommunismus dort mit Gewalt aufgezwungen. Und was für ein Kommunismus? Eine derartige Tyrannei, dass es absurd wäre zu glauben, dass nach ihrem Sturz noch viel Verständnis für die alleinige Idee des Kommunismus übrig geblieben ist. Unabhängig von der Aufrichtigkeit ihres Bekenntnisses zur Demokratie hat die neue Bukarester Führung die Stärke dieser Ablehnung sicher unterschätzt. Ihr offenbares Zögern, sofort ein Mehrparteiensystem zu garantieren und ihm die Existenzmöglichkeiten zu schaffen, hat ihren Kredit geschmälert und sie geschwächt. Soweit Libération aus Frankreich. Der Tagesanzeiger aus Zürich kommentiert den Verzicht von DDR-Ministerpräsident Modrow auf einen Verfassungsschutz vor den Wahlen im Mai. Damit hat die von der SED-PDS geführte Übergangsregierung in letzter Minute eine Koalitionskrise verhindert. Am deutlichsten gingen die Ost-CDU und die DDR-Liberalen auf Distanz zu den Kommunisten. Sie kündigten ihren Auszug aus der Regierung an, falls sich diese über die Empörung der Bevölkerung hinwegsetze und aus den Restbeständen des verhassten ehemaligen Staatssicherheitsdienstes ein neues Amt für Verfassungsschutz aufbaue. Damit schien die von vielen erwartete Regierungskrise perfekt. Doch dann zog Modrow die Notbremse und erklärte den Verzicht auf neue Sicherheitsdienste. Er zeigte sich bereit, bis zu den Wahlen die innere Sicherheit zusammen mit der am runden Tisch vertretenen Opposition zu gewährleisten. Damit wird die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Terrorismus und Drogenhandel in der DDR vorläufig Sache der Volkspolizei sein. Nach dem Rückzieher Modrows macht sich in der DDR Erleichterung breit. In Plauen haben am Abend Zehntausende von DDR-Bürgern an der bereits traditionellen Wochenenddemonstration teilgenommen. Wie die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN berichtete, trugen zahlreiche Demonstranten schwarz-rot-goldene Fahnen sowie Transparente mit der Forderung nach Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Außerdem wurde Chancengleichheit für alle Parteien im Wahlkampf verlangt. Mit Beratungen über eine Wahlaussage geht heute in Ostberlin die erste landesweite Konferenz der DDR-Sozialdemokraten zu Ende. Der SPD-Vorsitzende Vogel will ein Grußwort an die Delegierten richten. Sie hatten gestern mit überwältigender Mehrheit die Partei in SPD umbenannt. Damit wollen die Sozialdemokraten in der DDR auch ihren Anspruch auf das ehemalige SPD-Vermögen geltend machen, das 1946 zwangsweise an die SED überführt wurde. DDR-Ministerpräsident Modrow wird nicht an der nächsten Sitzung des Runden Tisches am kommenden Montag teilnehmen, wie es die Opposition eindringlich gefordert hatte. Stattdessen soll Innenminister Arendt einen völlig überarbeiteten Bericht über die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit vorlegen. Das wurde nach einer Sitzung des DDR-Ministerrates in Ostberlin bekannt. Modrow will voraussichtlich erst am 22. Januar dem Runden Tisch Rede und Antwort stehen. Die DDR-Regierung will mit dem System der Kommandowirtschaft radikal brechen und zu einer Marktwirtschaft übergehen. Das erklärte DDR-Wirtschaftsministerin Luft bei einem Treffen mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern aus der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Es sollen private Banken zugelassen werden. Bei besonders wichtigen Gemeinschaftsunternehmen mit westlichen Firmen soll eine ausländische Kapitalbeteiligung von über 50% zugelassen werden. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow schließt ein Mehrparteiensystem in der UdSSR nicht mehr aus. Er würde darin keine Tragödie sehen, wenn es sich aus einem normalen historischen Prozess ergebe, sagte Gorbatschow zum Abschluss seines Besuchs in der Sowjetrepublik Litauen. Während der Visite hatte er versucht, die litauischen Kommunisten von ihrer Loslösung von der KPdSU abzubringen. In Baku, der Hauptstadt der Sowjetrepublik Aserbaidschan, hat es bei Unruhen mindestens 2 Tote gegeben. Zuvor hatte 500.000 Menschen für den Austritt Aserbaidschans aus der Sowjetunion demonstriert. Hintergrund ist der Streit zwischen Aserbaidschanern und Armeniern um das Gebiet Nagorno-Karabach. Der rumänische Präsident Iliescu hat das am Freitag bekannt gegebene Verbot der KP als übereilte Entscheidung widerrufen und eine Volksabstimmung angekündigt. Sie soll Ende Januar stattfinden, zusammen mit dem Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe für Verbrechen der verhassten Geheimpolizei Securitate. Im Zusammenhang mit dem Mord an 6 Jesuiten im November vergangenen Jahres sind in El Salvador ein Oberst und 7 weitere Armeeangehörige festgenommen worden. Das gab Präsident Cristiani von der rechtsradikalen Arena-Partei bekannt. Es kam wie vorhergesagt. Dieser Winter ist ein schwerer, wenn nicht entscheidender für die Perestroika in der Sowjetunion und vor allem für Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow. Da sind die nach wie vor katastrophale Wirtschaftslage der UdSSR und der Ruf nach Unabhängigkeit etlicher Sowjetrepubliken. Um letzterem entgegenzuwirken, ist Gorbatschow am Donnerstag nach Litauen gereist. Wie stark die dortige Bewegung für die Unabhängigkeit Litauens ist, machte noch am selben Abend eine Demonstration von rund 300.000 Menschen deutlich. Gorbatschow wurde in Litauen nicht müde, vor den politischen Folgen eines Austritts aus der UdSSR zu warnen. Die Legitimität dieser Forderung stellte er allerdings zu keinem Zeitpunkt in Frage. Und er versprach detaillierte gesetzliche Regelungen. Die Reaktion der Nationalisten nicht nur in Litauen, Enttäuschung. Aus Moskau, Elfi Siegel. Das sowjetische Imperium bröckelt von den Rändern her. Der stalinistische Sozialismus wurde in Osteuropa in wenigen Wochen zu Grabe getragen. In der Sowjetunion selbst hat er sich trotz Perestroika bis heute im Wesentlichen behauptet. Gorbatschow ist fast 5 Jahre im Amt. Doch mehr als Versprechungen für die Zukunft, was den neuen Charakter der Sowjetischen Föderation betrifft, hat er nicht zu bieten. Die Litauer will er im Bestand der UdSSR halten und ködert sie dabei mit einem neuen Gesetz über Austrittsmodalitäten. Damit spielt er wieder auf Zeitgewinn. Doch die Zeit drängt. Wo der Kreml nichts an Strategien zum Krisenmanagement, etwa für die schnelle Gesundung der kranken Wirtschaft, zu bieten hat, gehen einige Republiken schon eigene Wege. Im Baltikum hat man souveräne Wirtschaftsmodelle erarbeitet. In Estland wird bereits eine eigene Währung projektiert. Bielorussland und die Ukraine, außer dem Baltikum die ökonomisch entwickelsten Republiken, beobachten genau ihre baltischen Nachbarn und könnten bald schon ebenfalls nach Unabhängigkeit rufen. Die Moldau-Republik fühlt sich historisch, kulturell und ethnisch zu Rumänien hingezogen und gilt dem Kreml deshalb langfristig als weitere Schwachstelle seines Imperiums. In Georgien und im Kaukasus klagen nationalistische Gruppen die Unabhängigkeit von Moskau ein, ohne allerdings wie im Baltikum mögliche Grundlagen dafür zu erarbeiten. Statt politisches Kalkül überwiegen hier Emotionen. Geht es im Baltikum um einen Konflikt der Litauer, Letten und Esten mit den Russen, die dort Minderheiten sind, sich aber oft noch aufspielen, als seien sie die Herren im Lande, so ist die Gorbatschow-Führung in anderen Teilen des Vielvölkerstaates Sowjetunion zunehmend mit Konflikten zwischen nationalen Minderheiten wie etwa den Usbeken und Türken, den Georgiern und Abchasen konfrontiert. Diesen wachsenden ethnischen Krisenherden im Kaukasus und in Mittelasien steht sie nicht minder ratlos gegenüber wie den politischen im europäischen Teil des Landes. Allein der Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach hat bisher weit über 100 Tote gefordert und wurde längst zum blutigen Bürgerkrieg. In Aserbaidschan hat die Partei die Kontrolle über die Lage verloren und jetzt auch die von Moskau als Schutzmacht eingesetzte Armee. Bewaffnete Volksaufstände im Südosten der Republik sind der jüngste katastrophale Höhepunkt einer Tragödie ohne Ende. Gorbatschow hat jetzt in Litauen wieder die Schuld für die Nationalitätenkrise, besonders der Politik der Brezhnev-Ära, zugeschoben. Doch damit betreibt er gefährliche Augenwischerei. Denn viel zu lange hat er selbst den nationalen Sprengstoff in der UdSSR nicht wahrhaben wollen und unterschätzt. Nötige Entscheidungen der Zentrale blieben aus. Politische Fehler wie etwa autoritäre Verbote von regionalen Lösungsversuchen führten, zumindest im Fall des Streites um Bergkarabach, das Problem in eine Sackgasse. Die Wirtschaftskrise verschärfte soziale Spannungen. Um sich den Alltag erträglich zu machen, kämpft heute jeder gegen jeden und jeder, der dem anderen dabei die bescheidenen Pfründe streitig macht, ist ein Feind. Und so hängt die Nationalitätenpolitik untrennbar mit der Wirtschaftspolitik zusammen. Gelingt es dem Kreml nicht, in absehbarer Zeit die Perestroika der Wirtschaft zum Erfolg zu führen und eine wirkliche Demokratisierung der Gesellschaft, die einen Verzicht auf das Machtmonopol von Partei und Bürokratie voraussetzt, durchzusetzen, so dürfte der Verfall des Sowjetimperiums nicht mehr aufzuhalten sein. In Sofia trafen sich in dieser Woche die 10 Mitgliedsländer des Östlichen Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe des RGW, um über die eigene Zukunft, wenn nicht sogar die eigene Auflösung, zu beraten. Eine solche Möglichkeit hatte vor allem die neue tschechoslowakische Regierung ins Spiel gebracht. Soweit kam es nicht, die Zukunft des RGW blieb allerdings auch nach dem Treffen ungewiss. Einig waren sich die Teilnehmer nur darüber, dass die Organisation reformiert werden muss. Doch schon die Frage nach dem Wie machte tiefe Meinungsverschiedenheiten deutlich. Ist die Auflösung also nur verschoben? Dazu Thomas Löffelholz. Der Zusammenschluss war die Antwort Stalins auf den Marshallplan, die großzügige Hilfe der USA für die europäischen Staaten. Moskau verhinderte damals aus Furcht, Washington könnte auch in dem Herrschaftsbereich der Sowjetunion selbst Einfluss gewinnen, dass die sozialistischen Länder das Angebot aus den USA annahmen. Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW, in dem man die Bruderländer zusammenzwang, war freilich gerade in den Anfangsjahren alles andere als brüderliche Hilfe. Man hat später errechnet, dass Moskau in den 50er Jahren ungefähr die gleichen Werte aus den kleineren Staaten heraussaugte, die die westeuropäischen Länder aus den USA empfangen hatten. Es ist freilich nicht die späte Wut über Stalins Ausbeutung, die in diesen Tagen das Comic-Con gefährdet. Zwar ist es politisch verständlich, dass in einer Zeit der Demokratisierung und der Liberalisierung die kleineren Staaten eine Zusammenarbeit beenden wollen, in der eine Supermacht politisch die anderen Länder beherrscht. Doch der wahre Grund ist wirtschaftlicher Natur. Die östliche Wirtschaftsgemeinschaft ist seit Jahren, ja Jahrzehnten am Ende. Und nur der Umstand, dass man in einer Zeit des totalen Umbruchs nicht alles in Frage stellen will, hat den Ministerrat der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft wohl bewogen, nur eine gründliche Reform und nicht die Auflösung zu beschließen. Es soll auf der Grundlage der Marktwirtschaft und mit freien Währungen weitergearbeitet werden. An der Tatsache, dass das alte Comic-Con tot ist, ändern diese Reformpläne freilich nichts. Die Idee ist gescheitert. Die Idee war, dass durch eine Arbeitsteilung zwischen den Volkswirtschaften der sozialistischen Länder deren Leistungsfähigkeit steigen sollte. Auf den ersten Blick scheint es ja plausibel, die wirtschaftlichen Aufgaben in einem großen Wirtschaftsraum aufzuteilen und nicht überall PKWs, Autobusse, Flugzeuge, Computer zu produzieren, sondern rational und rationell Busse vor allem in Ungarn, Flugzeuge in der Sowjetunion, Chips in der DDR. In der Praxis freilich erwies sich das System als völlig ineffizient, weil die Arbeitsverteilung Monopole entstehen ließ und das Grundelement des technischen Fortschritts den Wettbewerb der Ideen ausschaltet. Ja, schlimmer. Es erwies sich als ganz unmöglich, die wirtschaftlichen Bedürfnisse eines so gewaltigen Wirtschaftsraums sinnvoll zu planen. Wenn irgendjemand seine Verpflichtungen nicht erfüllen konnte, kam alles ins Stocken. Deshalb ging man dazu über, im Wesentlichen nur noch zwischen einzelnen Staaten auszuhandeln, was man liefern und was man dafür erhalten würde. Man endete auf dem Niveau der Tauschwirtschaft, Ware gegen Ware. Überschüsse waren des Teufels, weil sie nicht genutzt werden konnten, um Defizite im Handel mit anderen auszugleichen, so wie es in der westlichen Welt selbstverständlich ist. Und weil nichts funktionierte, wurde schließlich ein immer größerer Teil des Handels zwischen den sozialistischen Staaten in der Währung des Erzfeindes, also in Dollar, abgerechnet. Denn mit Dollar kann man überall etwas anfangen. Die Reformen, die jetzt anvisiert werden, laufen darauf hinaus, das ganze Comic-Con-System dem ehedem verhassten Wirtschaftsmodell des Klassenfeindes zu öffnen. Auch im östlichen Wirtschaftsblock soll künftig nach den Regeln des freien Welthandels gehandelt werden. Weltmarktpreise werden die künstlichen Abrechnungspreise ersetzen, gezahlt werden muss in fester Währung. Von der zentralen Aufgabe des Comic-Con, nämlich der Verpflichtung der Volkswirtschaften nach einem einheitlichen Plan, wird dann, wie der stellvertretende tschechoslowakische Ministerpräsident nüchtern erkannte, nicht mehr viel übrig. Bei erneuten Unruhen in der sowjetischen Kaukasusrepublik Aserbaidschan sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Nach Korrespondentenberichten starben allein in der Hauptstadt Baku 30 Armenier bei Pogromen durch Aserbaidschaner. Einige Armenier sollen lebendig verbrannt worden sein. Ein Sprecher der armenischen Nationalbewegung in Erivan sagte, in Baku lebten noch schätzungsweise 20.000 Armenier. In Erivan demonstrierten heute fast 400.000 Menschen für einen besseren Schutz ihrer Landsleute in der Nachbarrepublik Aserbaidschan. Unruhen wurden auch aus anderen Bezirken Aserbaidschans gemeldet. Anlass der Auseinandersetzungen ist offenbar erneut der Streit um die Enklave Bergkarabach. Das Gebiet wird von Aserbaidschan verwaltet, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben heute mehr als 50.000 Menschen gegen die Herrschaft der Kommunisten demonstriert. Zugleich forderte die Menge eine Verschiebung der für Mai geplanten freien Wahlen auf November, um so der Opposition mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben. Ein führender Vertreter der Opposition verlas eine Liste mit Forderungen, die der bulgarischen Regierung bei den am Dienstag beginnenden Gesprächen am runden Tisch präsentiert werden sollen. Als unerträglich hat die DDR-Oppositionspartei Demokratischer Aufbruch die Weigerung von Ministerpräsident Modrow gewertet, an diesem Montag an den Gesprächen am runden Tisch teilzunehmen. Modrow hatte seine Teilnahme unter Hinweis auf den Neujahrsempfang für das diplomatische Korps um eine Woche verschoben. Auf der morgigen Sitzung soll Innenminister Arendt den vom runden Tisch mehrfach angemahnten ausführlichen Bericht zur Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit vorlegen. Der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs, Schnur, warf Modrow in einer Erklärung Missachtung des Volkes vor und betonte, die Menschen in der DDR brächten dem runden Tisch weit mehr Vertrauen entgegen als der Regierung oder der Volkskammer. An die ehemaligen Blockparteien appellierte Schnur, neu nachzudenken und das Ostberliner Regierungsbündnis unmittelbar zu verlassen. Der Vorsitzende der DDR-CDU, de Maizière, schloss einen Austritt seiner Partei aus der Koalition nicht aus. Diese Frage stelle sich dann, wenn erkennbar werde, dass die SED-PDS statt Demokratisierung eine Restauration ihrer Macht betreibe, meinte de Maizière im Südwestfunk. Die Sozialdemokraten der DDR haben sich zur Einheit der deutschen Nation bekannt. Alle Schritte zu einem geeinten Deutschland müssten jedoch in den gesamteuropäischen Einigungsprozess eingeordnet sein, heißt es in einer von der SPD-Delegiertenkonferenz heute in Ostberlin verabschiedeten Erklärung. Eine sozialdemokratische Regierung in der DDR werde die vorrangige Aufgabe haben, einen Wirtschafts- und Währungsverbund zu schaffen. Dabei strebe man in der DDR eine ökologisch orientierte soziale Marktwirtschaft mit gemischter Wirtschaftsstruktur und unterschiedlichen Eigentumsformen an, wird in dem Entwurf für ein Parteistatut betont. Zum Gedenken an die Ermordung der Arbeiterführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 haben sich am Nachmittag Bürger aus beiden Teilen Berlins über die Grenze hinweg zu einer Menschenkette formiert. Sie verband den Friedhof Friedrichsfelde im Ostteil der Stadt mit der Gedenkstätte am Landwehrkanal. Auf einer Kundgebung der DDR-SPD auf dem Alexanderplatz hatte zuvor der regierende Bürgermeister und Westberliner SPD-Chef Momper die Schwesterpartei zu Geschlossenheit mit den anderen Oppositionsgruppen aufgerufen. Die neuen Demokratiebewegungen müssten schon vor der Wahl am 6. Mai Verantwortung übernehmen und ihren Teil zur Entwicklung durch Geschlossenheit und unerschütterliche Friedlichkeit beitragen. Der Wetterbericht, die Vorhersage im Laufe des morgigen Tages von Westen Niederschläge, dabei ansteigende Temperaturen. Die Aussichten stark bewölkt bis bedeckt, neblig trüb, vor allem im Norden, zeitweise Regen, mild. In Süddeutschland vorübergehend nachts nicht mehr so kalt. 17.05 Uhr, die nächsten Nachrichten um 18 Uhr. Deutschlandfunk, eine Meldung zur Verkehrslage. Jeweils eine Stunde Wartezeit an den Grenzübergängen Günthers-Motzler in Hessen und Neuhaus-Schierschnitz in Bayern bei der Ausreise in die DDR. Deutschland und die Welt. Redakteurin am Mikrofon Ursula Welter. Einen schönen und guten Tag, meine Damen und Herren. Gedenken heute an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 71 Jahren. Gedenken in Ost und West. Vor 2 Jahren läutete eine Luxemburg-Liebknecht-Demonstration in der DDR die letzte Phase der Honecker-Führung ein. Damals noch hartes Vorgehen gegen Demonstranten, die nach Rosa Luxemburg Freiheit des Andersdenkenden gefordert hatten. Stefan Krawczyk, der Liedermacher, und Freya Klier, die Regisseurin. Ihre Namen und Schicksale stehen für den damals brutalen Umgang des SED-Regimes mit seinen Kritikern. Heute war das alles anders. Keine Verhaftungen, keine drohenden Ausbürgerungen. Wir berichten aus Ost- wie aus West-Berlin über das Gedenken an die Sozialistenführer. Außerdem Abschluss der sozialdemokratischen Delegiertenkonferenz in Ost-Berlin, Republikanerparteitag in Rosenheim, Volksentscheid in Rumänien und Blutbad in Baku. Die Kolumne heute zum Thema Kommunismus und Nationalismus. Hans-Jürgen Fink, unseren Mann in Ost-Berlin, begrüße ich nun im Internationalen Pressezentrum. Die Zeiten, Herr Fink, haben sich geändert. Die SED ist ihr Gedenkmonopol für Luxemburg-Liebknecht wohl los. Das ist so, obwohl sie auch heute Morgen demonstriert hat, Frau Welter. Am Nachmittag dann eine weitere Demonstration, und zwar der Sozialdemokraten, der SPD in der DDR, die auf dem Alexanderplatz demonstrierte. Und zum Abschluss, vor wenigen Minuten, gab es dann auch noch eine Menschenkette quer durch Berlin, von West-Berlin nach Ost-Berlin. Also gleich drei große Ereignisse hier im Ostteil der Stadt oder in Berlin zum Gedenken an Luxemburg und Liebknecht. Es ist so gewesen, dass ja auch die SPD sich immer schwer getan hat mit Rosa Luxemburg. Sie war eben eine auf der Linken und sie war eben auch Mitbegründerin der KPD. Daran wurde auch heute erinnert auf dem Alexanderplatz. Aber es ist natürlich auch so, dass Rosa Luxemburg eine der schärfsten Kritikerinnen war des Lenins und der russischen Revolution und dessen, was daraus geworden ist. Und eben dies, die Kritik an Lenin, das war das Thema des von Konrad Elmer, Mitglied im Vorstand der SPD, hier steht noch SDP auf dem alten Zettel von gestern, das war das Thema und hat gesagt, wer Lenin nicht kritisiert, der hat die Wurzel des Übels gar nicht begriffen. Lenin hätte nämlich von Freiheit keine Ahnung gehabt und er münzte diese These gleich um in eine These im Wahlkampf gegen die SED. Wenn die SED, PDS, noch etwas für dieses Land tun will, dann muss sie begreifen, dass nach dem 6. Mai ein jeder hier nur nicht sie selbst regieren darf. Ja, und darauf wiesen auch alle Plakate hin, nieder mit der SED, hieß es dann, Wahlkampf also auch und nicht zuletzt mit Rosa Luxemburg. Aber die SPD tut sich noch etwas schwer mit den alten Traditionen und sie tut sich auch schwer mit den Worten Sozialismus und Genosse. Und Walter Momper, regierender Bürgermeister von Berlin, legte sich hier mächtig ins Zeug auf dem Alexanderplatz, um hier an die Traditionen der Sozialdemokratie zu erinnern. Und ich bitte euch, über die Diskreditierung hinweg, die andere diesen Worten angetan haben, sich auf die Stärke und die Kraft der Tradition der deutschen Sozialdemokratie zu besinnen. Die währt schon über 125 Jahre und die wird, wie wir hier und heute ganz praktisch sehen, auch noch viel länger währen, als manche anderen schon 1946 gemeint haben. Und trotz der Diskreditierung bitte ich euch, bitte ich Sie alle, den Kampf um die Begriffe und um den Begriffsinhalt, auch um die Frage des demokratischen Sozialismus, gegen die SED aufzunehmen und keinen Millimeter breit Boden bei der richtigen Interpretation des Begriffes demokratischer Sozialismus preiszugeben. Also hier ist die Auseinandersetzung mit der SED voll im Gange. Die SED hatte zusammen mit anderen Linkskräften heute Morgen um 9 Uhr zum Gedenken am Ehrenhain in Friedrichsfelde aufgerufen. Aber es war im Vergleich zu den vergangenen Jahren alles anders, nur der Zeitpunkt stimmte noch, der frühe Zeitpunkt. Ansonsten kein Spalier an den Straßen, keine Reden, kein Fernsehen, eher stilles Gedenken. Also ich finde es eigentlich bewegender.